Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu nicht nur dem besten Podcast 2018 auf iTunes, sondern auch auf Spotify. Für die, die direkt von der letzten Folge kommen, ist das wahrscheinlich lustig. Wir haben uns noch einen upgradet. Ja. Wir sind jetzt der beste Podcast auf den beiden Podcast-Plattformen. Ich hoffe ja, dass SoundCloud auch noch die SoundCloud Awards raushaut. Und dann, wer braucht dann noch den Webvideopreis? Wir haben heute eine sehr streamlastige Folge, weil wir viel über Streamer reden, über Streaming. Wir haben einen Vorfall, wo ein Typ seine Frau vor der Kamera geschlagen hat. Wir haben unseren Lieblingsstreamer, der mal wieder Mist gebaut hat. Und wir haben uns gedacht, wir wollen auch unbedingt dazugehören, live Mist zu bauen. Und deswegen streamen wir nächste Woche auch. Genau, die erste Folge Lästerschwestern live als Livestream im Internet am Donnerstag 19 Uhr. Also wenn ihr das jetzt hört und es ist nicht mehr Dezember, dann seid ihr fehl am Platz. Dann seid ihr zu spät. Es geht um den 20.12.2018. Genau. Das ist der Tag, an dem wir das streamen werden. Und wir werden sicherlich dann an dem Tag auch irgendwie gucken, dass wir das, was da entsteht, oder wir nehmen nochmal eine separate Folge auf oder so, es wird dann auch eine Podcast-Folge geben. Genau. Und danach werden wir wahrscheinlich so ein bisschen erstmal pausieren für Weihnachten. Genau, wir müssen mal gucken. Wir wissen jetzt ehrlich gesagt noch nicht genau, machen wir das bei Twitch oder bei YouTube. Da müssen wir, glaube ich, noch ausbaldowern. Genau, da müsst ihr uns dann einfach auf Social Media folgen oder am Donnerstag um 19 Uhr einfach mal YouTube und Twitch parallel aufmachen und reingucken. Ja, Twitch, ich habe ja keinen Twitch-Kanal, das heißt, es kann nur auf deinem dann laufen, der heißt Hopbubble. Rob Bubble. Und bei welchem YouTube-Kanal es dann läuft, das friemeln wir uns auch noch aus. Es gibt auf jeden Fall keinen Lästerschwestern-YouTube-Kanal, aber wir werden es dann irgendwie Lästerschwestern live nennen. Nächste Woche, wir wollen dann mit euch dann auch so ein bisschen das Jahr rekapitulieren. Was war alles scheiße, was war, über gute Sachen reden wir hier eigentlich nicht. Ja, das können wir aber dann auch schon mal machen. Das können wir mal machen, genau. Wir wollen auf jeden Fall mal auch ein paar gute YouTuber, ein paar gute Dinge dann küren und vielleicht haben wir auch einen Gast, das gucken wir mal nach. Noch einmal was zu sagen? Nö, dazu nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen direkt über zum nächsten Streamer. Und zwar unser Lieblingsstreamer, der größte deutsche Streamer, Montana Black, bekannt unter anderem durch illegales Glücksspiel. Wie ich ihn auch gerne nenne, The Gift That Keeps On Giving. Genau, ich glaube, eine Sache, die wir hier gar nicht angesprochen hatten, ist, er ist ja jetzt vor kurzem auch wegen Steuerhinterziehung zu 160.000 Euro Strafe verdonnert worden. Das ist wohl schon länger. Das hat er jetzt angesprochen vor kurzem. Ach so, aber es ist wohl, ich glaube, sogar aus dem letzten Jahr. Und dieses Jahr ist es dann. Ich glaube, die Strafe ist jetzt bekannt gegeben worden. Ich glaube, war's. Aber genau, er wusste auch nicht, dass man Steuern zahlen muss auf Twitch-Einnahmen. Muss man aber dazu sagen, er ist bei weitem nicht der einzige Influencer, der nicht weiß, dass du auf die Einnahmen, die von YouTube oder auch von Twitch aus dem Ausland kommen, keine Steuern zahlen musst. Das liegt, glaube ich, unter anderem ein bisschen daran, dass man teilweise natürlich aus Einnahmen, die aus dem innereuropäischen Ländern kommen, dass man da keine Umsatzsteuer zahlt, weil die halt schon in dem jeweiligen Land teilweise abgeführt wird. Und dann denken die vielleicht, okay, da muss ich auch keine Einkommenssteuer drauf zahlen. Dann schätze ich Montana Black als jemanden ein, und das sagt ja, glaube ich, sogar in dem Video an einer Stelle auch mal, dass er sich dann denkt, bin ich mir nicht sicher, wird schon irgendwie. Also mein Lieblingszitat von ihm ist ja, schmeckt uns allen nicht ein bisschen am besten ein bisschen Schwarzgeld auf die Tasche? Ja, genau. Irgendwie sowas in die Richtung. Genau, und jetzt gibt's aber das Neue, und zwar ist er tatsächlich zum ersten Mal gebannt worden. Genau. Also zum ersten Mal, dass es mir bewusst ist, vielleicht gab's das früher schon mal, aber er ist jetzt zum ersten Mal, seitdem er mir so auf dem Schirm ist und auch so groß ist, glaube ich, gebannt worden von Twitch. Was skurril ist, das muss man dazu sagen. Genau, weil er wurde nämlich nicht gebannt für seine Casino-Streams oder auch für die Werbung, die er gemacht hat. Dazu habe ich ja ein Video produziert, haben wir auch im Podcast hier drüber geredet, für unerlaubtes Glücksspiel. Nein, er wurde gebannt, weil er in einem Stream angeblich einmal Schlitzauge gesagt hat. Das hat er wohl selber schon zugegeben, dass er das gesagt hat. Er hat Schlitzauge zu einem Skin, glaube ich, gesagt. Ja, so ein Fortnite-Skin, zwei unterschiedliche Skins. Und er soll gesagt haben, ich hasse Regen. Das ist zumindest seine Darstellung. Ich habe dann aber gesehen, das haben auch mehrere Online-Newsportale, die darüber berichtet haben, jetzt auch aufgegriffen. Ein Twitter-User, der wohl im Stream mit dabei war, hat behauptet, das wäre nicht das volle Zitat, was er da nennen würde. Er hätte gesagt, ich hasse Regen und jetzt dreht doch Regen einfach mal um. Und was Regen rückwärts gelesen heißt, muss ich jetzt, glaube ich, hier nicht erklären. Und das ist natürlich leicht rassistisch angehaucht, würde ich mal sagen. Leicht rassistisch. Wenn man sagt, ich hasse Regen. Das ist, ja. Auf jeden Fall, da hat Twitch dann wohl sofort durchgegriffen wegen diesen zwei Aussagen und hat ihn jetzt für 30 Tage gebannt, was ihm zufolge also einen Umsatzausfall von 20.000 bis 30.000 Euro bedeutet. Mhm. Vielleicht potenziell sogar mehr, weil ihn natürlich so ein bisschen das auch in Vergessenheit vielleicht geraten lässt, wenn er jetzt 30 Tage nicht live ist. Kann so, er nicht einfach auf YouTube streamen? Ja, das Ding ist, wenn er das macht, dann verliert er, glaube ich, seinen Partnervertrag bei Twitch. Ah. Also ich glaube, Twitch sagt halt, du darfst exklusiv auf Twitch streamen. Und wenn du jetzt 30 Tage auf YouTube machst, bin ich mir sicher, dass sie dann ihn nicht nur bannen, sondern ihm auch einfach dann die Möglichkeit entziehen, mit seinen Streams auch Geld zu verdienen, zumindest über die Einnahmen von Twitch. Ich finde es ganz spannend, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde es spannend, dass er dafür gebannt wurde. Es sind beides, also beides Aussagen, die sind scheiße. Macht man nicht, sind scheiße, sind rassistisch. Nicht und, vor Kindern vor allen Dingen. Sollte man auch also generell nicht denken und nicht sagen. Das Ding ist, ich muss ehrlich sagen, ich halte ihn nicht für einen Rassisten. Ich glaube nicht, dass... Der ist ein Proll. Der sagt halt einfach solche Sachen und denkt meint sich, das aber, glaube ich, nicht. Denkt sich nichts dabei, ja. Der versteht dann auch in dem Moment nicht, aber auch weit hinterher nicht, das hatten wir jetzt ja schon mehrfach mitbekommen, was man da eigentlich von ihm will, wenn man ihn kritisiert. Und er hat sich dann auch eine Army rangezüchtet, die genau so reagiert. Also es gab jetzt mehrere, die auch gesagt haben, hey, ich mag den Monte schon sehr. Also selbst Kollegen von YouTube und Stream von unter den Streamern sagen aber auch, also solche Kommentare machst du nicht und dann hast du dafür auch eben gerade zu stehen. Dann aber noch zu sagen, der arme Monte und hier scheiß Twitch und Political Correctness. So hat er sich ja auch dargestellt auf Twitter. Also natürlich. Ich glaube, das Zitat war sogar, wir leben in 2018 oder sowas. Also als wäre, also eigentlich im umgekehrten Schluss, als wäre es sozusagen ja inzwischen ja völlig okay, Sachen, ich hasse, ja, also zu sagen, in der Zeit, wo man Neger generell nicht mehr sagen sollte, dann noch zu sagen, ich hasse Neger, gut, sagt er so nicht direkt, ne? Ich meine, wir sind ja alle nicht blöde. Wie gesagt, also ich hab auch bisher keinen Ausschnitt auf Twitch gesehen, wo er das wirklich gesagt hat. Das basiert aktuell auf einen, aber das Ding ist, Twitch würde ihn, glaube ich, nicht bannen, wenn das nicht so wäre. Also ich glaube, wegen Schlitzauge wird er nicht gebannt, weil das ist auch nicht schön. Gerade eben, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass es halt eine sehr junge Community ist bei ihm. Ist es halt, das ist ja auch das, skurril. Das ist ja auch das, was wir immer kritisiert haben, an nicht nur an ihm, sondern auch an anderen YouTubern, die dann sagen, ja, aber ich bin ja nicht rassistisch, aber das ist schwarzer Humor, sozusagen. Genau. Und da sind dann oft Leute, wo ich sage, ich glaub dir das, dass du das nicht meinst und dass du jetzt nicht irgendwie Das ist so ein Stammtisch. Leute lynchen möchtest oder sowas. Sondern ich glaube, dass die denken halt, das wäre irgendwie ein Witz, weil es halt, da haben wir schon ganz oft hier auch drüber diskutiert, weil es halt kontrovers ist und umso kontroverser, umso mehr Aufmerksamkeit bekommt man, umso lustiger ist es irgendwie bei Leuten, die denken, kontroverse Dinge zu sagen, wäre auch irgendwie eine Punchline. Wir haben gleich ein sehr ähnliches Thema, da kommen wir gleich dazu. Soll ich das gleich machen? Wir lassen uns direkt drauf kommen, würde ich sagen. Denn Montana Black, man kann da gar nicht viel mehr zu sagen, außer dass er dann jetzt eben 30 Tage gesperrt ist. Wir werden mal sehen, wie er dann zurückkehrt. Bis dahin begnügt er sich gerade damit, auf Twitter viel zu posten, wer das mitlesen will und seine Memes sehen möchte, wo er postet, dass er sich die Tränen mit Geld trocknen wird. Es gab aber ein anderes Thema diese Woche, das eine ähnliche Kerbe geschlagen hat, nämlich Kevin Hart, der Comedian, sollte die Oscars moderieren. Da kann man noch mal kurz dazu sagen, die Oscars, ich habe irgendwie ein paar Wochen vorher gelesen, die Oscars haben ein Riesenproblem, einen guten Host zu finden. Genau. Deswegen wurde der eigentlich jetzt auch viel relativ zu spät, weil die Oscars sind ja eigentlich schon Februar meistens. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie nächstes Jahr dann auch im Februar sind, aber normalerweise sind die Oscars im Februar. Sind immer zur selben Zeit, Und das ist jetzt echt kurz vor knapp, weil du musst ja die Show auch noch planen, du musst Einspieler aufnehmen, du musst es proben und jetzt erst einen Host zu finden, ist ungewöhnlich. Und also ich kann nur dazu sagen, wir beide stehen jederzeit bereit zur Verfügung. Und ich denke auch, dass die TwinTV-Jungs nach ihrer großartigen Erfahrung nichts sagen zu dürfen auf irgendwelchen Leinwänden jetzt genügend Erfahrung haben, um die Oscars zu moderieren. Ja, finde ich auch. Also wir in Deutschland haben genug Leute, die wir da gerne zur Verfügung stellen wollen. Steven Gätjen hat auch bestimmt frei. Barbara Schöneberger ist für jeden Preis zu haben. Genau. Also sie suchen wohl und haben mal Kevin Hart gefunden und das ist aus zwei Gründen, hörte sich das für ein guter Match an. Eins, letztes Jahr hatten sie ja, glaube ich, Chris Rock. Und haben ja in den letzten Jahren noch immer wieder Kritik bekommen, weil die Oscars als Veranstaltung an sich, also in der Preisvergabe, sehr weiß waren. Es gab den Hashtag Oscars so white, weil kein einziger afroamerikanischer oder generell aus irgendeinem anderen Land auch. Und genau in dem Jahr danach war Chris Rock dann haben der Chris Moderator. Haben sie Chris Rock Moderator gehabt, um das sicherlich so ein bisschen auszugleichen. Dann jetzt mit Kevin Hart wieder. Und was man auch dazu sagen muss, das ist, Kevin Hart ist einfach in Amerika der größte Comedian. Der ist einfach ein riesiger Star und inzwischen auch weltweit ein riesiger Star. Ist krass, wie er sich entwickelt hat, auch in was für einer Zeit. Und ich bin sicher, dass der auch ein guter Host ist. Das muss man dazu sagen, über alle Skandale hinweg. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber der hat letztes Jahr ja einen sehr heftigen Fremdgeh-Skandal an der Backe gehabt. Der ist fremdgegangen seiner Frau, mit der er schon seit vielen, vielen Jahren zusammen ist. Und eine wirklich sehr hübsche Frau. Ich habe die Bilder gesehen, aber es ist, glaube ich, häufig so, dass man sich dann als Außenstehender denkt, wer betrügt diese Person? Ich glaube nicht, dass das Aussehen groß was damit zu tun hat für. Ja, das ist wohl wahr, ja. Aber also normalerweise geht es ja dann dabei um die, ne, ums rein Sexuelle oder so, dass du dich auf irgendeiner Ebene befriedigen willst. Ich glaube, dass du das dann eigentlich noch hinbekommst mit so einer Person. Aber was ich eigentlich sagen will, er wurde dabei gefilmt, wie er mit einer anderen Frau rumgemacht hat. Also es ist auf irgendeiner Party ist ein Video entstanden, wie er mit ihr herumfummelt, ich glaube auch knutscht. Und dieses Video ist komplett an die Medien gespielt worden. Mhm. Von der, glaube ich, von der Dame, die mit der er da rumgehangen hat. Und daraufhin ist dieser gesamte Kampf öffentlich ausgetragen worden. Das ist in Amerika ja auch ein ganz großes Thema. Die beiden sind noch zusammen. Er hat dann danach Therapie wohl gemacht, hat er gesagt, hat sich mehrfach auch entschuldigt. Und hat sogar ein Musikvideo rausgebracht, wo er diese ganze Geschichte nochmal aufgegriffen hat. Und ich alles mitbekommen. Hast du nicht mitbekommen? Nee. Das habe ich vor ein paar Monaten, irgendwie ist mir das mal in die Timeline gespielt worden. So, und da habe ich mich ein bisschen darüber informiert. Mhm. Und da dachte ich auch so, krass, andere Karrieren überleben das normalerweise nicht. Und vor allen Dingen, wie du selber sagst, auch ich habe davon nichts mitbekommen. Normalerweise habe ich das Gefühl, also ne, als Johnny Depp zum Beispiel seine ja, Frau klar. geschlagen haben soll, das war ja das Thema. Ich weiß nicht, ob Kevin Hart anderes als Fremdgehen, aber ja, ich glaube, dass Kevin Hart hier in Deutschland einfach noch nicht Thema genug ist, damit das dann halt von allen groß aufgegriffen wird. Aber er ist groß genug, gerade auch durch jetzt Jumanji und so, ne? Im Kino hat er jetzt eine Karriere. Gerade Night School ist ein aktueller Film mit ihm im Kino. Ich glaube, es ist also als Deutscher, der sich im amerikanischen Markt nicht auskennt, schwer zu erkennen, was für ein Star der in Amerika ist. Ja. Also der ist wirklich richtig, richtig krass. Der macht da das Stadion voll. Ja. Das ist eben der Luke Mockridge. Ja, aber noch größer als Luke Mockridge, würde ich sagen. Ja, aber vergleichsweise. Wer macht hierzulande gerade Stadien voll? Mario Barth macht auch nicht glaube ich, gar nichts mehr. Nichtsdestotrotz hat der vor vielen Jahren mal, ich glaube, es ist sogar eine Dekade her, hat er Kommentare gepostet auf Twitter hauptsächlich, wo er gegen Schwule gewettert hat. Also, um noch mal kurz die Timeline zu erklären, er wurde angekündigt, also ich hab gelesen, Oscars brauchen einen dringenden Host, ich habe irgendwie noch keinen. Irgendwie eine Woche später, Kevin Hart ist der Host, 3 Tage später, Kevin Hart ist Host, nicht mehr. Genau, er ist selbst davon zurückgetreten, hieß es dann. Und zwar aus folgenden Gründen. Die Academy hat wohl erfahren, dass auch wieder wohl ein BuzzFeed-Redakteur hat seinen Twitter-Account durchgewühlt oder so und dann haben ihn einige auf Twitter accused, ey, der hat gegen Schwule gewettert. Was er genau geschrieben hat, ist unter anderem, wenn mein Sohn irgendwann mal nach Hause kommt und sagt, ich bin schwul, dann haut er ihm ein paar auf die Fresse. Genau, also er hat, und das Ding ist sozusagen, jetzt kommt wieder dieses Typische, wir haben das ja öfters besprochen, also irgendwie muss ich auch ehrlich sagen, das werden wir sicherlich nächste Woche in dem Livestream auch nochmal thematisieren, das ist für uns so ein bisschen das Motto von 2018, wie Social Media Karrieren zerstört, teilweise zu Recht, in der MeToo-Kampagne zum Beispiel, und teilweise halt auch auf sehr skurrile Art und Weise. So was wie James Gunn dieses Jahr, solche Dinge sind passiert, die einfach nicht cool sind. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, was Ähnliches vorgetragen. Das wäre das Ruby Rose-Thema zum Beispiel, dass sie nicht lesbisch genug sei, um Batwoman zu spielen. Das sind nicht immer Karrieren, die daran zerbrechen, aber es ist auf jeden Fall dieser Aufschrei, der da immer vorkommt. Und das ist skurril. Wir haben jetzt gerade ein Video gesehen, ich glaube, Lewis Spears heißt der, ist in Australien. Der hat diesen Skandal, der sich jetzt darum entpuppt hat. Es ging dann natürlich durch die Medien, dass, das kam nämlich noch dazu als weitere Ebene. Die Academy ist wohl zu Kevin Hart gegangen und hat gesagt, hey, wir haben da diese 4 Tweets, sind genau 4 Tweets, wo er dann sagt, er hat also über Jahre immer wieder auch gegen Faggots und Fags und Gays. Also wer das nicht kennt, das ist ein ultra abfälliger ja. Schimpfwort. Also es ist nicht wie Schwuchtel oder sowas, ja. sondern es ist wirklich, also mir würde gar kein deutsches Wort einfallen, was von der Abscheulichkeit sozusagen als Beleidigung vergleichbar ist. Er hat auch in Streitereien auf Twitter, also wenn er ein Twitter-Beef hatte, auch dieses Fag immer wieder als Wort benutzt. Und hat dann hinterher jetzt behauptet, er hätte sich dafür schon mal entschuldigt, denn die Academy wollte von ihm, dass er eine Apology, also eine Entschuldigung quasi formuliert. Und da hat er sich geweigert, weil er das ja schon mal irgendwo angesprochen hätte. Ja, das ist nämlich das Ding und da müssen wir noch darauf zurückkommen, weil es wirkt jetzt gerade so ein bisschen so, als hätte er quasi einmal irgendwas getweetet und das wäre dramatisch gewesen. Es ist schon so, dass er wohl auch in seinem Programm über Jahre hinweg und auch in den Tweets über Jahre hinweg immer mal wieder dieses Thema Homosexualität angesprochen hat und wohl mehrfach gesagt hat, er würde sich als Vater, als Versager fühlen, wenn sein Sohn schwul werden würde. Also so, als wäre Homosexualität etwas, was man irgendwie bekommt, so als Krankheit. Dass das auch eine Sache ist, auf die er als Vater Einfluss haben könnte und eine Sache, die auch was Negatives ist. Und das ist natürlich problematisch und er ist damit wohl schon konfrontiert worden. Ich glaube, in irgendeiner Radiosendung ist das mal passiert und da weicht er dem Ganzen aber aus. Genau, er entschuldigt sich nicht und sagt dann auch irgendwie, hat dann irgendwie indirekt gesagt, so ja, das sind Witze, die ich heute nicht mehr machen würde, aber nicht, weil er sagt, dass er irgendwie klüger geworden ist oder sich mehr mit der Thematik auseinandergesetzt hat, sondern weil er sagt. Ja, weil man aufpassen muss, was man sagen muss heutzutage. So. Also sprich, ich mache sie lieber nicht, damit mich keiner mehr ausschimpft dafür, aber eigentlich denke ich noch heimlich, dass alle scheiße und schwul sind. Oder schwul und scheiße sind. Ja. Und das ist natürlich nicht die Entschuldigung, die Leute wollten, aber damals hat das auch wieder skurrilerweise zu keinem Aufschrei geführt. Nee. Der Typ scheint da drüben ein Standing zu haben, weil das ist ja jetzt auch so. Also das ist das Skurrile, dass die Leute sich wieder hinter ihn stellen. Was man dazu sagen muss, ist, also inzwischen ist er ein Star in den ganzen USA. Was man noch dazu sagen muss eventuell ist, als er groß geworden ist, war natürlich seine Fan-Community vor allem auch Afroamerikaner in den USA. Und das ist vielleicht auch einfach eine Community, die auf solche Sachen oder auf solche Aufschreie nicht so reagiert, wie man das auf Twitter gewohnt ist, von den weißen Leuten, die sich drüber aufregen, dass irgendjemand Schwarze gelacht hat oder sowas. Dass das Leben so schwierig ist. Ja. Also es ist, muss man schon ehrlich sagen, also es ist gefühlt ist es schon so, dass die Leute, die am meisten sich aufregen, privilegierte Weiße sind. Ja. Aber ich meine, es ist tatsächlich ein Thema, was man aufgreifen kann. Und ich meine, jetzt ist er zurückgetreten. Er hat wohl selber gesagt, auch in so einem Move, den jetzt alle als bold und mutig und guck mal hier, der Kevin, der hat Eier. Allerdings sagen dann viele, ich hatte gerade dieses Thema angesprochen, dieser Louis Spears hat auch ein Video dazu gemacht, das wir beide sehr lustig finden, wo er so eine Analogie bringt, wo er sagt, so ein Grafikdesigner kommt rein und sagt so, hey, ja, Sie wollten mich sprechen, Herr Chef, und er sagt dann, ja, Sie sind gefeuert, Sie sind zwar der beste Grafikdesigner der Welt, aber vor 10 Jahren haben Sie mal eine Grafik gemacht, die ist nicht so gut, und das hat jemand auf Twitter rausgefunden. Das ist natürlich super weit hergeholt. Ja, also das Video ist sehr lustig, einfach weil es ein guter Gag ist und es passt meiner Meinung nach ein paar Argumente. Es passt aber meiner Meinung nach besser tatsächlich auf James Gunn. Genau, zum Beispiel. Weil der hat halt einfach schlechte Witze gemacht. Und bei Kevin Hart ist halt jetzt, durch die Art und Weise, wie er damals auch schon umgegangen ist und die Art und Weise, wie häufig das vor. Also James Gunn hat halt einmal diesen scheiß Witz gemacht. Und das war ein dummer Witz, hätte er nicht machen sollen. Aber Kevin Hart hat halt immer und immer wieder diese Position verteidigt, dass seiner Meinung nach Homosexualität etwas ist, für das man sich als Elternteil schämen sollte und für das man auch Kinder schlagen gerade sollte. Gerade weil er darauf angesprochen wurde und dann im Nachhinein eben nicht sagte, oh Scheiße, da habe ich was Dummes gemacht, sondern ich mache das lieber nicht nochmal, damit man mich nicht nochmal dabei ertappt. Ja. Und ich glaube auch bei James Gunn, ich hatte die Tweets ja auch gelesen, es ist immer super schwierig in schriftlicher Form herauszufinden, ist das jetzt ein Witz oder ist das seine persönliche Meinung? Nicht nur in schriftlicher Form, also generell finde ich, ist es bei Comedians sehr schwierig oder auch generell bei jeder Art von Persönlichkeit. Ja, ja. Auch in diesem Podcast, woher willst du denn wissen, ob das, was wir sagen, wirklich was ist, was wir meinen oder denken oder ob man sich nicht versprochen hat? Meiner Ansicht nach ist auch in diesen Späßen, ich habe das früher mit Aaron, also auch als wir noch viel miteinander zu tun hatten, habe ich auch immer wieder zu ihm gesagt, dass wenn er mal was Fieses gesagt hat, auch hat er ja auch damals über mich dann mal gesagt, dann meinte ich auch zu ihm, weil es gab einmal so eine Sache, da sind wir ein bisschen aneinander geraten, weil ich die nicht ganz so witzig fand. Und dann meinte er, ja, David, aber du weißt ja, ist ja ein Spaß. Und dann sage ich so, ich weiß ganz genau, auch aus eigener Erfahrung, weil ich ja auch so ein bisschen bin, jemand, der immer gerne anecken will, dass die Natur des Witzes hat schon auch was Wahres. Und deswegen tut sie dir ja auch weh, weil du ja auch weißt, dass sie dass das ja so ein bisschen piekt an der richtigen Stelle, machst du diesen Witz ja dann auch. Und ich glaube zwar nicht, dass ein Kevin Hart sowas macht, weil er bei all den Schwulen irgendeine Reaktion hervorrufen will oder bei Social Justice Warriors in Anführungszeichen. Aber ich glaube immer auch, dass sowas schon auch einen wahren Kern haben kann. Also ich glaube, was meine Frage jetzt vor allem ist, ich finde seine Aussagen schlimm. Ich finde, das macht ihn als Persönlichkeit, aber auch als Menschen, wertet das meinen Respekt ihm gegenüber ab, wenn ich weiß, jemand denkt so über andere Menschen aufgrund ihrer Sexualität. Aber die Frage ist, das ist so eine Sache, die haben wir hier auch schon vor ein paar Folgen mal besprochen, als es eben um diese anderen Fälle ging, inwiefern wertet deine persönliche Meinung zu einem Thema, was jetzt bei den Oscars nicht unbedingt Teil der Veranstaltung wäre, deine Fähigkeit ab oder dein Talent ab, einen guten Job zu machen. Ja, und ich glaube, das ist das ja so ein bisschen, worum es in diesem Video auch ging von Lewis Spears. Es gab ein anderes Thema, einen anderen Typen dazu. Es gab einen US, ich glaube, so einen Talker gewesen, der hatte, ich glaube, Late Night war das. Ich kann euch den Namen leider nicht nennen. Was ich aber noch weiß, ist, dass er eine Analogie aufmachte zu, er meinte, wie kann es sein, dass die Oscars in den vorherigen Jahren jemanden wie Mel Gibson nominiert haben, der ja wirklich krasse Sachen gesagt hat und seine Frau verbal beleidigt hat. Und ne, auch in der Vergangenheit sind ja Leute wie Woody Allen oder auch Roman Polanski. Mhm. Roman Polanski ist eines Verbrechens überführt tatsächlich ne, und reist nicht mehr in die USA ein, hat damals seinen Oscar für der Pianist nicht annehmen können, den er auch gewonnen hat. Mel Gibson hatte nicht gewonnen, war nominiert für Hacksaw Ridge. Und da sagte der jetzt, na, wie kann denn das sein? Ich bin da schon der Meinung, dass du da unterscheiden musst zwischen Kevin Hart, der die Oscars als der Moderator in dem Fall repräsentiert, auch so einen gewissen Grad. Chris Rock hatte damals ja zum Beispiel schon so ein bisschen so eine Signalwirkung, dass er da als Moderator diente. Und Mel Gibson, der für eine tatsächliche in dem Jahr getätigte Leistung ausgezeichnet werden soll. Man könnte natürlich so weit gehen und sagen, ne, wenn die Oscars so konsequent sein wollen, wie sie es hier sein möchten, wobei man muss auch dazu sagen, sie haben ja offenbar nicht zu Kevin Hart gesagt, okay, wir haben hier 4 Tweets gelesen, du bist raus, sondern sie haben ihm die Möglichkeit gegeben, sich zu entschuldigen. Und das hat er nicht getan. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, wenn James Gunn sich jetzt hingestellt hätte und gesagt hätte, na warten, dafür entschuldige ich mich jetzt nicht, sondern der hat ja gesagt, er wurde gefeuert und hat dann trotzdem noch eine Entschuldigung ausgesprochen. Mhm. Das für mich ist so ein Punkt, wo ich merke, okay, der Typ, das war offensichtlich, ist es ihm jetzt auf die Füße gefallen und er hat da überhaupt keinen Bock mehr in Verbindung gebracht zu werden. Und dann finde ich das auch korrekt. Aber Kevin Hart hat jetzt wieder gesagt, nee, mache ich nicht. Er hat erst danach sich nochmal entschuldigt. Ja. Also er hat nur wohl in einem nächsten Statement, wo er zurückgetreten ist, hat er das geschrieben. Aber wie gesagt, also ich sehe da einen Unterschied. Also ich finde, Kevin Hart hat eine Signalwirkung in dem Fall. Gerade jetzt, auch nach MeToo und so, stellst du dir jemanden hin, der 3 Monate vorher überführt wurde, dass er halt offen schwulenfeindlich ist. Das ist halt genau das Ding. Ich glaube, also die Sachen lagen ja eine Zeit zurück. Und ich glaube, ich bin da voll bei dir. Wenn er quasi auf deren Hinweis gesagt hätte, ich distanziere mich von diesen Aussagen, ich habe mich geändert und ich. Weil das ist ja, also, das ist eine Sache, die Lewis Spears in diesem Video, also können wir wirklich nur empfehlen, sich das anzugucken, auch anspricht, ist dieses Thema, ich bin in dieser Zeit bin ich ein besserer Graphic-Designer und ein besserer Mensch geworden. Warum wollen sie mich jetzt feuern, obwohl ich jetzt so gut bin, dafür, dass ich früher halt mal eine schlechte Arbeit abgeliefert habe, beziehungsweise die Analogie ist ja einen schlechten Witz gemacht habe. Ich finde es völlig legitim zu sagen, du hast dich als Mensch geändert, du hast dich gebessert, du hast dich mit der Thematik auseinandergesetzt, du bist klüger geworden und wir können dich ja nicht den Rest deines Lebens bestrafen als Gesellschaft für einen Fehler, den du mal gemacht hast, egal wie schlimm oder wie absichtlich auch der Fehler war. Ich glaube, es ist dasselbe. Nehmen wir mal eine Analogie. Hier, Analogie ist halt mein Lieblingswort. Aber nehmen wir doch mal ein Beispiel aus Deutschland. Hätten wir hier einen Rechtsradikalen, einen offenen Nazi, der sich immer wieder hinstellt und sagt so, alle Ausländer raus. Und dann aber, ist ein Moderator aber gleichzeitig auch, und dann sagt er jahrelang nichts mehr. Und dann wird er gefragt, hey, willst du nicht den Webvideopreis 2019 zum Beispiel jetzt oder die goldene Kamera? Und ich glaube schon, dass wenn du dich dann als so jemand hinstellst und nicht an irgendeinem Punkt deiner jetzigen Karriere mal gesagt hast, übrigens das, was ich damals gesagt habe, ist grottige Scheiße, sondern du hast es einfach nicht mehr gesagt, weil du weißt, ich habe jetzt gerade eine Karriere, die da am Laufen ist, aber das Gedankengut, das trägst du immer noch in dir. Zumindest muss ich das als Zuschauer vermuten, dann färbt dieses Gedankengut auf jeden Fall über auf die Veranstaltung. Das finde ich ganz spannend, weil jetzt gerade Putins Stasi-Ausweis gefunden wurde. Das bei der Stasi, finde ich, ist das so eine Sache, die man ja immer wieder gesehen hat. Also Leute, wo dann hinterher rauskommt, dass sie Teil der Stasi waren, bei denen ist dann komplett die Karriere ruiniert. Ja. Vielleicht ist das eine gute Analogie. Du hast was gemacht damals, was schlimm und schrecklich war. Und jetzt, Jahrzehnte später sozusagen, hast du damit nichts mehr zu tun, geht ja gar nicht. Stasi gibt es nicht mehr. Ja. Kommt das in die Öffentlichkeit und das fällt dir sozusagen dann in der Gesellschaft einfach komplett für immer auf die Füße irgendwie. Entschuldigen kann man sich in jedem Fall. Wir haben übrigens ein ähnliches Thema. PewDiePie hat sich nicht entschuldigt. Und zwar hat er, da gab es was Ähnliches, darfst du jetzt mal erklären. Genau, und zwar, vielleicht kommen wir erst auf das Thema davor zu sprechen, nämlich YouTube Rewind. Dann machen wir das auch ist, so. Das ist viel von euch gefordert worden. Wir haben das auf Twitter und ich finde es mittlerweile übrigens super schön, wenn Leute schreiben, irgendwas kommt auf und Leute schreiben darunter, oh, ich freue mich schon auf die nächste Folge Lästerschwestern. Ja. Danke auch nochmal an alle Leute bei uns im Reddit-Subforum. Wir lesen alle Vorschläge, die ihr uns da bringt. Ja, auf Twitter, auf Reddit auch. Genau, YouTube Rewind ist rausgekommen, kommt jedes Jahr seit 2013? Genau, also jetzt schon wirklich, ich glaube vielleicht sogar ein bisschen früher schon. Und das ist ja, wer es nicht kennt, ist halt so ein Jahresrückblick von YouTube, der sich über die Jahre geändert hat. Früher war das noch so ein kleineres Ding. Das allererste Jahr hat, glaube ich, Rebecca Black einfach die Top 10 Videos des Jahres vorgelesen quasi und Nummer 1 war dann sie. In den Jahren danach ist das so ein geskriptetes Ding geworden, teilweise wirklich sogar so eine semi-zusammenhängende Geschichte, die gespickt ist halt mit lauter Cameos von halt den großen YouTubern und es gab so ein paar Jahre, wo es halt auch richtig geil war, weil sie dann so unterschiedliche Memes, unterschiedliche virale Hits zusammengepackt haben. Ich glaube, in dem allerersten Jahr, wo es so ein bisschen geskriptet war, haben sie einfach Gangnam-Style 1:1 nachgedreht, aber mit allen Creatern und Memes, die in dem Jahr groß waren. Und haben halt dann noch so kleine Easter Eggs mit eingebaut. Und das kam halt super an, weil es so ein bisschen diese krassen viralen Sachen in der Szene und die Top-Creator irgendwie gefeiert hat. Ich habe ein ganz spannendes Video gesehen, sowohl von, also PewDiePie hat dazu was gemacht, H3H3 und MKHB, kann ich auch sehr empfehlen, Marquis Brownlee. Der selber ja auch drin vorkommt. Auch Casey Neistat, habe ich gesehen, hat auf Twitter relativ offen gegen Rewind geschossen, obwohl er in den cringiesten Momenten Teil der Nummer ist. Was nämlich passiert, YouTube Rewind ist jetzt, zu diesem Zeitpunkt müsste es, glaube ich, das meistgedislikte Video aller Zeiten. Seit heute Morgen ist es. Aller Zeiten auf der Plattform sein. Und was ich ganz faszinierend fand, ich bin dann zurückgegangen, als ich das mitbekommen habe, dass sich das so negativ entwickelt. Hab mal geguckt, wie war es in den Jahren vorher. Und ich habe tatsächlich auch mal gedisliked. ich habe auch mal was gedisliked. Nee, ich mache das ganz, ganz selten, dass ich überhaupt, also liken sowieso auch schon wenig, aber disliken tue ich noch weniger. Selbst bei so Leuten wie Simon Desi oder so, wenn ich das, klicke ich ja meistens gar nicht drauf, aber selbst dann mache ich dann dislike. Ich dislike auch überhaupt nicht. Like Sachen, die ich cool finde und naja. Auf jeden Fall, weil Dislike ist auch so unaussagekräftig. Ich finde lieber einen Kommentar schreiben, weil ein Dislike, also Like zeigt, das hat dir gefallen. Aber ein Dislike zeigt, das hat dir nicht gefallen, aber es gibt mir als Creator null Informationen, nicht. Und deswegen finde ich Dislike völlig unpraktisch. Aber egal. Auf jeden Fall, ich habe mir die Entwicklung angeguckt und es ist wirklich so, dass in den ersten Jahren YouTube Rewind so ein Like-Dislike-Verhältnis von irgendwie über 95% hat. Also wirklich, alle haben es gefeiert. Und die Videos, obwohl die von einem Unternehmen wie YouTube sind, haben ein Like-Verhältnis wie die beliebtesten Creator auf der Plattform. Also auch wenn sie das, ich hatte das bei H3 gesehen, der hatte 2013 und 2018 jetzt verglichen. Und da fiel mir das auch wieder ein. Ich habe das selber damals in den B-News vorgestellt, das Video, und merkte da auch wieder, das hatte nicht diesen Corporate diesen Beigeschmack, wie es jetzt wirkt, als hätte da eine Werbeagentur, aber eine richtig schlechte Werbeagentur da gesessen. Das sieht man bei Marcus Brownlee, das fand ich ganz spannend, der das hat erzählt. Das ist eine Produktionsfirma, die heißt Portal A. Und die ist die Werbeagentur von YouTube für all deren Projekte. Die produzieren das aber tatsächlich schon immer. Also es ist dieselbe Firma über all diese Jahre gewesen. Man kann ja sehen, dass alle einen Herzinfarkt letztes Jahr bekommen vielleicht haben. Vielleicht ganz neues Team. Leute einstellen. Also man sieht wirklich diese Entwicklung von Jahr zu Jahr sind es mehr Dislikes geworden. Und dieses Jahr ist es halt zum ersten Mal umgeschwungen. Also ich glaube, letztes Jahr waren es so 20% oder sowas. Man muss dazu sagen, es sieht nach Kampagne aus. Also du merkst dann, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo alle disliken, nur weil man gerade natürlich. Und auch, weil in ist zu PewDiePie disliken. Hat, glaube ich, das Video von PewDiePie, glaube ich, 17 Millionen Views und so weiter. Das ist natürlich auch eine riesige Community, die sich dann auf sowas stürzt. Da muss man auch nochmal dazu sagen, ich glaube, viele disliken auch einfach, weil PewDiePie ja gerade auch mit in diesem Versus T-Series-Ding ist ja gerade so ein riesen Meme auf YouTube, wo alle sich dran beteiligen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass viele auch einfach nur gedisliked haben, weil er nicht drin vorkommt und so weiter. Aber das hat, glaube ich, wirklich finde ich das Video von H3H3 und auch Marcus Brownlee am besten, weil die das beide ganz gut darstellen. Ich glaube, das Problem bei diesem Jahr ist vielfältig. Das eine ist, das Video dreht sich komplett um Fortnite und K-Pop. Und dann, nachdem es sich um Fortnite und K-Pop gedreht hat, wird es ultra cringy, weil die Creator zum ersten Mal was sagen dürfen. Und die sagen halt so Sachen wie, oh, ich wünsche mir das und oh, war letztes Jahr nicht auch toll das. Und es ist halt so völlig aufgesetzt und du weißt ganz genau, das hat denen irgendein Typ in den Mund geschrieben. Ich finde die Idee, also die Idee, die sie haben, die finde ich gar nicht schlecht. Nein. Die erinnert mich immer an einen meiner Lieblingssketches aus den Simpsons. Der geht so. Da kriegen sie, glaube ich, ist es in einer Folge, kriegen sie die Aufgabe, was würdest du machen mit 1 Million Dollar? Mhm. Und dann sitzen im Kreis alle verteilt und du siehst dann die Gedankenblasen. Und bei Homer ist dann irgendwie, er kauft sich irgendwie, ich glaube, das größte Sandwich der Welt. Und bei Bart Simpson siehst du dann, wie er sich den großen Traum erfüllt, eine Roboterameise bauen zu lassen, die Rector Skinner in der Mitte zerteilt. Und diesen Gedanken fand ich schon immer großartig. Es gibt von der GameStar-Redaktion eine ähnliche Folge, die ich super finde, wo es hieß, so ist die letzte Folge heute, was wollen wir machen? Jeder darf einen Vorschlag machen. Und dann machen alle so abstruse Vorschläge und das filmen sie dann wirklich ab. Und das ist immer schon eine meiner Lieblingsideen gewesen. Habe ich, glaube ich, schon bei Nerdscope immer mal wieder gepitcht. Und hier führt es aber dazu, dass gleich in der ersten Szene Will Smith da steht und sagt, ja, geil, Rewind-Time. Also wenn ich Rewind, wenn ich das kontrollieren könnte, würde ich mir wünschen Fortnite und Marcus Brownlee. Ja. Und in all den Videos, in all den Reaction-Videos, die ich dazu gesehen habe, stoppt schon im ersten Moment der Reaction-Typ das Video und sagt so, nein, Will Smith, würdest du nicht. Das Ding ist, also Marcus Brownlee hat darauf auch geantwortet in seinem Video und er meinte, dass ihm gegenüber der Regisseur behauptet hätte, dass das wirklich der explizite Wunsch von Will Smith gewesen wäre, dass das die zwei Themen wären, die ihm persönlich in dem Jahr am meisten aufgefallen wären. Was ich mir gut vorstellen kann. Klar, Fortnite. Weil Will Smith hat tatsächlich bei ihm auch auf Instagram kommentiert. Also Will Smith scheint wirklich ein Fan von ihm zu sein. Deswegen ganz spannend. Das mag ja sein, aber an anderer Stelle sitzen dann die Creator plötzlich da und sagen, Casey Neistat sagt K-Pop! Ja, das ist das Ding, genau. Casey Neistat ist, glaube ich, kein K-Pop-Fan. Was ich ganz spannend fand, war diese Sache, es fängt halt mit Will Smith an. Und das ist ein Kritikpunkt, den ich bei ganz vielen gesehen habe. Es wirkt halt nicht mehr wie ein YouTube-Ding, sondern es ist halt von Jahr zu Jahr mehr corporate geworden. Und das spricht Marcus Brownlee in seinem Video auch an. Er sagt halt, YouTube Rewind hat sich wegentwickelt von wir zelebrieren unsere Creator und die viralen Hits für die Community. Er spricht da auch zum Beispiel an, ich glaube, das war H2H, die es angesprochen haben, in einem der erfolgreichsten Rewind-Videos, ist Cassim G drin, kein unkontroverser Typ ist und der nicht brand safe ist. Der war bekannt dafür, dass er auf die Comic-Con fährt und da Jessica Nigris Brüste abfilmt und dann eine Reihe gemacht hat, wo er, die hieß Going Deep, wo er Pornostars dumme Fragen stellt. Das habe ich tatsächlich auch geguckt früher. Das ist genau, also Cassim G ist auch legendär. Genau mein Content. Maker Studios mitgegründet und so, ist einer der Leute, die YouTube mit aufgebaut haben, würde ich mal so sagen. Aber auf jeden Fall ein natürlich war der da drin. Heutzutage ist die Frage, wäre er noch drin, weil er ist halt nicht brandsafe. Und das ist das Argument, was Marcus Brown nie macht. Es ist halt nicht mehr, vielleicht zu Recht, ein Werbespot sozusagen für die Community, wo man so das Jahr Revue passieren lässt und feiert, sondern es ist ein Werbespot. Es ist ein Werbespot für Advertiser, dass die sehen, guck mal, all diese coolen, brandsafen, hippen Themen haben wir hier auf der Plattform. Wie zum Beispiel, und das kommt ja dann auch aus einem ganzen Segment, finde ich super, dass das gefeiert wird, aber die Art und Weise, wie es gefeiert ist, ist zu sehr on the nose. Mhm. Es ist einfach so in your face, dieses, ja, ganz viele Frauen auf der Plattform, ganz viele Asiaten auf der Plattform, ganz viele gute Zwecke und Lerninhalte auf der Plattform. Genau. Also Dinge, von denen ich weiß, dass YouTube die fördert, weil das ja Teil von all ihren Kampagnen ist. Für mich auch stellvertretend für die Oberflächlichkeit des YouTube Rewind ist auch, für was für Creator oder, also Memes haben sie ja fast nicht mehr abgearbeitet, aber Creator haben sie sich in Deutschland, sie haben zwei deutsche Creator drin und sie haben sich entschieden, für Dagi B's Hochzeit. Mhm. Ja, das ist eine Szene, wo Dagi aus der Kirche kommt im Hochzeitskleid. Kein Mensch auf dem Planeten, selbst wahrscheinlich 90% der Leute, die hier in Deutschland Rewind gucken, verstehen, was das soll. Ja. Aber sie haben es halt reingenommen. Und ich glaube nicht, dass Dagis Hochzeit und dann ist noch Kelly zu sehen, die einmal wie bitte sagt, dass diese beiden Menschen die Repräsentanten von YouTube Deutschland. Ich muss dazu sagen, für mich gab es dieses Jahr tatsächlich nur eine Figur, die überpräsent war, das war Unge. Und es war häufig aus den falschen Gründen. Und jetzt zuletzt Montana Black. Wir haben hier tatsächlich keine großen Namen, die richtig geilen Scheiß aktuell machen. Julian Bam wäre halt die Möglichkeit gewesen. Wäre tatsächlich eine Option, genau. Der war, glaube ich, also der war letztes Jahr nicht drin. Und ich weiß, im Jahr vorher waren Dena, LeFloid und Bibi drin. Mhm. Also ich glaube, was ich spannend fand, ist auch, wenn du gerade über Montana Black meintest, eine der ersten großen Stars, die man in dem Video sieht, neben Will Smith, ist Ninja. Und Ninja ist halt Streamer. Kein YouTuber, der ist ein Twitch-Streamer, der zufällig Ausschnitte aus seinen Twitch-Streams auch hinterher auf YouTube hochlädt. Das ist wie Heidi Klum bei den Webvideopreisen. Genau, Heidi Klum, die für ihren Instagram-Account nominiert wird, weil sie halt einfach vom professionellen Fotografen geschossenen Model-Shots auf Instagram hochlädt. Ja. Dann doch lieber das Deutschland-Rewind von Robin Blase. Ja, gucken. Das gibt's jetzt auch auf meinem YouTube-Kanal. Nur, ich glaube, das war ein Grund dieses Jahr. Es ist halt einfach. Es ist zu brandsafe geworden, es ist zu sehr Werbespot geworden, es ist zu sehr direkt corporate, es spricht direkt Dinge an, die eine große Hate-Community haben, wie zum Beispiel Fortnite. Das ist halt in bei kleinen Kids, aber ganz viele Leute, die ein bisschen älter sind, finden es richtig scheiße und nervig. Du hast Leute wie Ninja, die auch nicht unkontrovers sind und die dazu nicht unbedingt zu YouTube gehören. Und generell, und ich glaube, das ist so ein großes Problem, die wirklich tief in YouTube drinstecken. Und das sind ja die, die die ganzen Anspielungen verstehen. Die fühlen sich da nicht repräsentiert, weil eben die Creator, die sie wirklich geil finden, in PewDiePie zum Beispiel, nicht vorkommt. Also ganz viele. Und das ist nämlich auch so ein Ding, das Marcus Brownlee angesprochen hatte, fand ich auch eine spannende Sicht auf die Dinge. Er meinte, sie versuchen halt jedes Jahr mehr reinzuquetschen. Weil auch immer mehr passiert natürlich, auch weltweit mehr passiert. Jedes Land muss in irgendeiner Form repräsentiert werden. Dieses Jahr haben sie zum ersten Mal ja auch in den jeweiligen Landessprachen dann gesprochen und das dann auf Englisch einfach untertitelt. Und so fühlt es sich halt dann an, und das ist das Spannende, es geht natürlich, du kannst nicht ganz YouTube da abbilden, aber umso mehr du versuchst reinzuzwängen, umso mehr wirkt es, als hättest du die großen Dinge, die nicht vorkommen, vielleicht einfach nur aus Scheduling-Gründen, vielleicht hatte PewDiePie einfach keine Zeit, also ich weiß bei ihm, dass er einfach nicht gefragt wurde, aber vielleicht hatte er einfach keine Zeit. Es wirkt halt so, dadurch, dass so viel da drin ist, als wäre absichtlich das weggelassen worden. Und teilweise ist das sicherlich nicht der Fall. Aber es wirkt halt so, weil so viel reingequetscht wird, dass es so aussieht, als hätten sie ja versucht, alles reinzupacken. Warum ist dann diese eine Person, die ich so geil finde, nicht drin? Skandal. Ja, ja. Wie gesagt, mir fehlen vor allen Dingen die Memes. Und ich glaube, wir wollen ja hier nicht nur meckern, sondern vielleicht auch mal einen Lösungsvorschlag bringen. Ich glaube, eine gute Option wäre es fürs nächste Jahr, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nochmal so machen. Ja. Warum nicht mal, wenn man schon immer davon redet, also jetzt dieses Jahr sagen sie explizit, ich als Creator, wenn ich mir was wünschen dürfte, warum packen sie sich nicht eine Gruppe von Creatoren? Hier, nehmen wir Rocket Jump, diese Crew, die können doch solche Dinge. Oder, das finde ich zum Beispiel sehr geil, es gibt diese gecrowdsourcten Filmchen. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, wo ganze Filme entstehen, wo Segmente aus dem Film, zum Beispiel Robocop oder Imperium schlägt zurück, von überall auf der ganzen Welt von der Community. Die Firma Hit Record von Joseph Gordon-Levitt. Zum Beispiel, ja. Das wäre ja zum Beispiel ein perfektes Beispiel, dass man sowas nimmt. Also wer das nicht kennt, das ist eine Firma, wo quasi einzelne Inhalte für kreative Zusammenarbeiten gecrowdsourced werden. Das heißt, man stellt eine Idee online und jemand anders liefert ein Skript dafür und jemand anders liefert Vorschläge fürs Grafikdesign und jemand liefert Vorschläge dann für die Regie und blablabla und am Ende kommt dann ein Animationsfilm raus. Genau. Das kann ein riesiges Kuddelmuddel werden, ja. Aber ich glaube, es ist immer noch realer als ja. Das. Das ist dann natürlich kein Werbespot mehr. Es ist ja kein Werbespot mehr, genau. Aber das fände ich tatsächlich auch die spannendste Idee, dass man den Creatoren die kreative Kontrolle über dieses Ding in die Hand ja. gibt. Und stell dir vor, YouTube Rewind von Tanzverbot. Das muss das Richtige sein für YouTube Rewind. Das ist für mich die Zukunft. Aber das fände ich tatsächlich am spannendsten. Ich muss auch ehrlich sagen, sie machen aber auch Sachen richtig gut. Also was ich bei YouTube Rewind dieses Jahr richtig geil fand, war, dass sie die Trending-Page umgeändert haben in die viralsten Videos des Jahres. Sie haben dieses Jahr auf der Trending-Page quasi eine Übersicht gegeben, was waren die erfolgreichsten Videos in diesen Kategorien, was waren sie weltweit, was waren sie in dem Land. Das habe ich gar nicht gesehen. Das war richtig geil, haben sie gemacht. Ja. Das geht immer noch auf der Trending-Page, eine eigene Kategorie. Bei uns Rewind, ja. Habe ich nicht hingeguckt. Das fand ich richtig gut. Das fand ich eine schöne Entwicklung. Ich glaube, bei diesem Video einfach, es ist halt wieder so typisch. Es ist auch, finde ich, so typisch 2018, wo wir da auf dieses andere Thema zurückkommen, dass einfach sofort alles gehatet wird. Weil das Ding ist, ist es so gut wie die letzten Jahre? Nö. Ist es ein Video, was YouTube so zelebriert, wie wir uns das vielleicht alle wünschen würden? Nö. Ist es wirklich ein grauenhaftes Video, was es verdient, das meist gedislikte Video auf der Plattform zu sein, nee. Weil es so schlecht ist, dass es schlechter ist als alle anderen Videos auf der Plattform? Aber es ist bei weitem nicht. Das ist aber auch Bibis Wap nicht. Ist es auch nicht, ne? Ja. Also das ist halt. Geht, aber da sieht man es ja auch das Justin Biebers Baby davor, das meist gedislikte Video. Es ist einfach diese Hate-Welle. Man findet einfach als Community weltweit einfach Justin Bieber scheiße, also wird's gedisliked und dann freut man sich drüber, dass es das meist gedislikte Video ist, obwohl er es wahrscheinlich, es gibt schlechtere Künstler. So, Wir kommen mal zu PewDiePie zurück und zwar zu dem Thema, was ich eigentlich ansprechen wollte. Der hat ja in dem Kampf gegen T-Series, das hatten wir letzte Woche auch angesprochen, ein indischer Kanal, der ihn fast überholt hätte, hat der nochmal ganz viele Abos dazugelegt. Ist, glaube ich, jetzt bei 74 Millionen Abonnenten. 75. Wow. Ich denke mal, dass es auch realistisch ist, wenn das so weitergeht, dass er nächstes Jahr die 100 Millionen knackt, aber ob es da wohl wieder einen neuen YouTube-Button geben wird? Vielleicht. Wer weiß. Du wirst einfach komplett vergoldet. Ich glaube aber nicht, dass er den kriegt, weil den letzten hat er ja auch zerstört. Und die Reaktion darauf war jetzt, dass er dann gesagt hat, er beendet quasi diesen Run, den er jetzt hatte, indem er was zurückgibt an kleinere Creator. Mhm. Er hat ein Video gemacht, wo er 28 verschiedene kleine Kanäle vorgestellt hat, die er gut findet. Finde ich super. Er hat ja auch einen Spendenmarathon gemacht, um das mitzumachen. Fand ich auch super. Also muss er nutzt sagen, quasi gerade seine Beliebtheit oder seine diese Aufmerksamkeit, um anderen zu helfen. Ich muss auch sagen, also PewDiePie ist für mich wirklich um einiges besser geworden in den letzten Jahren. Also im Vergleich zu seinem Gaming-Content, der macht richtig unterhaltsame Videos teilweise ein bisschen cringy und zu viel auf Memes aufgesprungen, aber ich persönlich gucke seine Videos auch gerne und er sagt manchmal auch sehr kluge Sachen. Er erlaubt sich halt gleichzeitig immer noch ein paar Fehler, wie jetzt auch wieder. Genau, er hat wohl in diesem Video ist einer der Kanäle, die er vorstellt, einer, ich glaube, er heißt RS. Nee, es ist irgendwie Semikolon R. Ja, IR, irgendwie so. Ja. Und dieser Typ macht Anime-Reviews. Und PewDiePie sagt in dem Video, da finde ich die Anime-Reviews ganz cool. Ich glaube, er meint sogar, geht sogar auf eine spezifische an, die er gesehen hat und die er ganz gut fand. Genau. Was er da übersehen hat, ist, dass dieser Typ wohl sehr viel, also er ist wohl sehr rechts, dieser IR. Und hat wohl vor ein paar Jahren noch sehr, sehr rechte Videos sehr explizit gemacht und droppt wohl immer mal wieder in seinen Videos rechtes Gedankengut. Also wirklich, also auch krasse Sachen wie irgendwie die Judenfrage oder sowas. Also so ganz krass, er hat irgendwie teilweise einfach 1:1 Hitler-Reden ungeschnitten hochgeladen bei sich auf dem Kanal. Und auch in der Review, die PewDiePie gut findet, sind so ein paar Sprüche drin, die man mit denen von Montana Black jetzt vergleichen könnte. Okay, also weil PewDiePie sagte in seinem, PewDiePie hat natürlich, nachdem es die Medien wieder aufgegriffen haben, und ich auch bei Twitter sehr erboste Nachrichten unter meinen Leuten gesehen, also mein Kollege Robin Schweiger, der da immer sehr aktiv ist bei solchen Sachen, der hat sich sehr darüber aufgeregt und dadurch ist es mir erst aufgefallen und ich habe dann sein Entschuldigungsvideo gesehen und das ist wieder so ein typisches PewDiePie-Entschuldigungsvideo, wo er sich im Grunde nicht entschuldigt, sondern sagt hier, ja, guck mal hier, ihr habt ja auch nicht recherchiert und im Grunde sagt so, ja, aber habe ich ja nicht so gemeint. er sagt, an einer Stelle, ganz kurz mal was, aber was ich immer schade finde, ist, dass die Leute es verpassen zu sagen, bevor ich irgendwas sage zu den Hintergründen, warum ich es verpasst habe, möchte ich an dieser Stelle sagen, Nazis sind scheiße, ja. Rechte Sachen sind scheiße. Er sagt am Ende, er ist ihm wieder entfolgt. Er hat wohl auch den Teil den Link, aus dem den Link Video rausgelöscht. Er hat auch den Teil aus dem Video. Du kannst ja Videos mittlerweile, die online sind, auch schon editieren. Wenn du Fame bist. Und das hat er gemacht. Er hat den Teil mit IA komplett rausgenommen. Mhm. Und das ist gut. Ja, das ist eine gute Reaktion darauf. Aber er sagt zu keinem Zeitpunkt, und das ist immer das Problem, weil ihm wurde ja eh schon in der Vergangenheit antisemitisches Gedanken. Das ist genau das Problem. Also ich glaube, wenn ihm das jetzt passiert wäre, ohne irgendwelche Hintergrundgeschichten, aber er hat das ja jetzt zweimal gehabt. Er hat einmal dieses Death to All Jews bei Fiverr gehabt. Also hat er Leuten $5 gezahlt, dass sie, also es sind irgendwelche aus irgendeinem Dritte Weltland, irgendetwas auf ein Schild schreiben und dann haben die halt das hatten draufgeschrieben, das was er ihnen gesagt Jahr hat. Podcast? Kann sein, dass das sogar dieses Jahr passiert ist. Das war letztes Jahr die Apocalypse. Dieses Jahr hatte er das Ding, dass er auch das N-Wort gesagt hat in einem Livestream, als er gespielt hat. Und jetzt halt auch noch das am Ende des Jahres. Also es wirkt halt inzwischen nicht mehr so, als wäre es halt irgendwie ein Versehen. Obwohl ich nicht glaube, dass er irgendwie ein rechtsradikaler Nazi ist. Er braucht sich halt nicht wundern. Da muss man dazu sagen. Er macht sich selbst zur Zielscheibe, weil dass die Medien jetzt auf ihn einsteigen, nachdem er diese Death to All Jews Nummer gebracht hat und selber dann auch in den Videos und sagt, wiederholte er jetzt in seinem Apology-Video nochmal, er distanziert sich von diesen Witzen. Es klingt für mich auch verdächtig nach Kevin Hart. Ja, er sagt nicht, er distanziert sich vom rechten Gedankengut, ich distanziere mich von diesen Witzen. Ja. Und das finde ich nicht cool. Also das muss ich ganz offen sagen. Ich kann nicht sagen, wie Felix Kjellberg heißt er, glaube ich, wie er denkt. Er hat das ja auch nie öffentlich gesagt. Aber das ist auch die Frage, warum sagt er es nicht öffentlich? Also was? Dann, genau, wenn du unter Feuer stehst, müsstest du das tun. Dann müsstest du sagen, hey, Schwule sind cool, Nazis sind scheiße. Also genau dieser eine Satz hilft so viel. Ne, weil dann positionierst du dich, damit machst du den rechten Followern klar, okay, hier kann ich deabonnieren. Mit dem kann ich nicht fackeltragend durch die Stadt laufen, so ein Scheiß. Und die anderen wissen ganz genau, die müssen sich nicht hinterher fragen, was meint er denn jetzt eigentlich? Ja. Das Ding ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er einfach gesagt hat, hey, ich habe da von dem Video gesehen, weil mir geht das auch immer. Mich fragen ja dauernd Leute irgendwie, hey, was sind deine Lieblingskanäle, was sind deine Lieblingsvideos und so weiter. Und dann gehe ich einfach immer mal rein in meine Abo-Box und da habe ich irgendwie über 300 Kanäle abonniert und dann gucke ich halt so, ey, wen finde ich denn jetzt gerade geil, was habe ich denn zuletzt gesehen? Also zum Beispiel diesen Louis Spears. Wir haben von ihm dieses eine Video gesehen. Du hast es direkt abonniert. Ne? Wir haben ihn direkt abonniert. Wir haben ihn auch jetzt gerade hier in dem Podcast empfohlen. Ich habe keine Ahnung, was er sonst für Content macht. Ich habe dieses eine Video gesehen. Das kann sein, dass er ein harter, rechtsradikaler Typ ist. Ich meine, keine Ahnung. Ich hatte das neulich, da habe ich irgendein Video von Max geliked, in dem er über FIFA spricht. Und habe ich direkt auf Twitter die Leute sich angesammelt, die meinten, wie kannst du dieses Video liken? Du weißt doch ganz genau, dass FIFA so ein Ausbeuteding ist, weil Simplicissimus einen Tag vorher ein FIFA-Exposed-Video hochgeladen hat und mir dann was erzählen wollte von, die sind ja voll der Ausbeuterverein, wo ich dann sagen muss, sorry Leute, ich kam ein Jahr vorher mit meinem Video. Ich weiß das schon alles, trotzdem finde ich das Video von Max unterhaltsam und bin nicht FIFA-Spieler und finde Lootboxen plötzlich geil, weil ich ein Video geliked habe. Ne? Also dem wird auch viel beigemessen. Ich finde aber eben, wie gesagt, dass PewDiePie das wissen müsste, dass er, also er könnte sich das Leben auch viel einfacher machen. Ja. Weil die Presse wird das immer wieder schreiben und wenn er dann in solchen Fällen sagen kann, hier, guck mal, ein Video X, Stelle 12 Minute, habe ich gesagt, Nazis sind scheiße, das beendet jede Diskussion. Ja, also das Ding ist, bei seiner Größe müsste er sich, oder auch bei den Summen, die er verdient, müsste er sich einfach halt mal überlegen, okay, vielleicht stelle ich einfach jemanden ein, der nichts anderes macht, außer das, was bevor ich es hochlade, einmal durchzugucken, zu gucken, ob ich das hochladen sollte oder nicht. Einfach den Kopf einschalten, das hilft doch schon. Weil das Ding ist, also jetzt in dem Fall, ich würde es auch nicht sehen. Also wenn ich irgendjemand irgendwelche Nazi-Verweise vor 10 Jahren gemacht hat auf seinem Kanal, das wüsste ich doch nicht. Aber ich würde ein Video hinterher bringen, wo ich sagen würde, oder wenn der Shitstorm überhaupt so groß wäre, würde ich sagen, Leute, habe ich gelöscht, kommt auf gar keinen Fall in Frage, dass ich mich dafür das ist ja so einfach, das irgendwie zu widerrufen. Genau, einfach zu sagen, so Leute, ich fand dieses eine Anime-Video von ihm cool, so wie Kevin Hart. Kevin Hart ist ein Star, der sicherlich unterhaltsame Comedy bringt, aber ist er menschlich so geil, weil er das mal gesagt hat? Keine Ahnung. Also genau, das kann man auch sagen, hey, der hat ein Video online gestellt, das fand ich persönlich gut, es war gute Qualität. Ich habe erst hinterher jetzt rausgefunden, dass der Typ hier Alt-Right-Nazi ist. Und ich würde mich an dieser Stelle jetzt gerne von ihm distanzieren. Ich habe das Video geändert und ich möchte auch ganz klar sagen, ich unterstütze das nicht. Ja, ich hatte im selben Video auch übrigens gesehen, dass er, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bei den Game Awards wurde Sonic Fox ausgezeichnet. Sonic Fox ist ein schwarzer, schwuler YouTuber, E-Sportler, Entschuldigung. Der Profispieler, ist einer der besten in Dragon Ball Fighters. Ah, okay. War vorher, glaube ich, in Injustice einer der ganz dicken. Und ist mit auch so eine Galionsfigur geworden, weil er so ein schriller Vogel ist. Er trägt immer er sieht ein bisschen aus wie Sonic, nur als Fuchs. Also er hat ein Fuchskostüm tatsächlich, hat so eine große Maske und sagt auch immer, er wäre gay, black and furry und hat eine schrille Stimme und seine Rede war auch sehr schrill. Sehr emotional auch. Sehr emotional, sagt dann auch an einer Stelle, ich wäre black, gay and furry und das ist ja alles das, was Republikaner hassen. Und darauf geht PewDiePie auch wieder ein und sagt dann auch nochmal, he seems to be not the brightest. Also er scheint nicht der hellste zu sein. Und das ist auch nicht so cool. Mhm. Ne? Also in so einer Situation, so jemandem, wo er auch einen Preis gerade gewinnt, das auch abzusprechen, dass er ein cleveres Kerlchen ist, ne? Auch das so. Also PewDiePie macht viele Dinge, ich gebe dir recht, also sein Content ist immer wieder auch so, dass man sagt so, also ich gucke seine Videos auch nicht, weil mir ist das zu viel Geplärre und so, muss ich klar sagen. Aber es gibt so Aktionen, die finde ich wieder cool. Ja, und dann gibt es Aktionen, wo ich mich frage, sag mal, bist du nicht langsam erwachsen genug dafür? Seine Freundin hat ja jetzt gerade mit Videos aufgehört, die Marsha oder so. Weil sie sagt, sie hat keinen Bock mehr auf dieses öffentliche Ding. Ja, vielleicht kommt da mal zu Sinn irgendwann. Ja. Ich würde sagen, wir kommen auf noch einen Streamer. Bei 50 Minuten. Wir haben noch mal gute Zeit. Wir haben noch einen Streamer zukommen, der auch richtig scheiße gebaut hat. Das ist nicht nur scheiße gebaut, der ist einfach ein schlimmer, schlimmer Mensch. Genau. Und zwar Mr. Deadmoth. Das ist ein australischer Streamer, super klein gewesen, zumindest bisher. Ich glaube, er hatte 5 Viewer oder so. Also er war wohl relativ klein. Wir können es jetzt nicht mehr nachprüfen, weil sein Twitch-Account gelöscht wurde. Der Grund ist folgender. Der Typ hat Fortnite gestreamt. Und Ende, so. Ja. Und das ist einfach nicht okay. Sieht man an den Dislikes von YouTube Rewind. Ab sofort nur noch Command & Conquer. Nee, der hat Fortnite gestreamt und seine Frau kommt rein. Eine Frau, mit der er 2 kleine Kinder hat. Er selber ist Sie ist schwanger. Mitte 20, sie ist Anfang 20, sie ist schwanger mit dem dritten Kind. Sie haben 2 kleine Kinder. Und sie kommt rein und bittet ihn, doch bitte zum Abendessen zu kommen, damit sie gemeinsam als Familie Abendessen können, weil er wohl angeblich schon seit Stunden am PC sitzt und Fortnite spielt und sie halt alleine, ist das meiner Interpretation, draußen mit den Kindern rumsitzt. Muss man dazu sagen, das, was du als Bitten beschreibst, artet relativ schnell in hysterisches Gekreische aus und führt dann dazu, dass sie ihn bewirft, und zwar mehrfach. Sie wirft Sachen auf ihn, also ich glaube, man sieht an einer Stelle auch was reingeworfen, das ist irgendwie ein leerer Pappkarton, also jetzt nichts Schweres, sondern sie sagt einfach, komm jetzt bitte, und er sagt nein, und sie sagt, komm jetzt bitte nein. Also es geht wirklich mehrere Minuten. Genau, so. sie sagen auch immer das Gleiche. Ja, sie variieren auch nicht ihre Argumente. I'll be out soon, das ist besonders schön, weil er dieses I'll be out soon so oft wiederholt, dass du in den Kommentaren darunter auf YouTube und auf Reddit schönste Sachen lesen kannst. Ja, haben die schon ganz viele Memes draus gemacht. Nur dann dreht es halt leider ab. Und zwar fängt er dann an, vor laufender Kamera im Stream seine Frau zu schlagen. Also offscreen muss man dazu sagen, aber du hörst den Schlag und ihr Weinen. Sie fängt an zu weinen, die Kinder fangen an zu schreien und sie beschimpft ihn als Wife-Beater. Ja, und dann sagt er Sachen wie, ja, aber du verdienst hier nicht das Geld im Haus. Du Hund, also er sagt, you dog. Ja, genau, und es gibt einen weiteren Ausschnitt, wo er seine eigene kleine Tochter als Kant die 2 Jahre beschimpft. Alt ist. Weil sie ihn irgendwie beim Fortnite-Spielen nervt. Und das Ding ist, ich hab einen Kommentar gelesen, da habe ich wirklich, hab ich richtig sauer gemacht. Da hat jemand geschrieben, die soll ihn doch nicht nerven, wenn er sein Geld mit Twitch verdient, dann ist das halt sein Job und dann soll sie ihn nicht beim Geldverdienen stören. Das Ding ist nur, also allein diese Weltvorstellung, dass man deswegen seine, also was, hä? Ja. Aber abgesehen davon, er verdient halt kein Geld mit Twitch. Er hat keine Zuschauer. Also das Maximum, wo ich mitgehe, ist, dass man sagen kann, dass sich beide wie Kleinkinder verhalten haben, weil sie ihn auch provoziert hat bis zu einem Maße. Also du siehst es auch immer wieder, das Video geht länger. Es gibt 3 Vorfälle, wo sie geschlagen wird. Und bei allen 3 Vorfällen schlägt sie ihn vorher, also wirft sie was nach ihm und ich glaube... Sie schlägt nicht ihn, aber sie tritt irgendwie so gegen den PC oder schlägt dagegen oder irgendwie sowas. Also es verschiebt sich dann der Bildschirm und dann rastet er aus. Und spätestens nach dem ersten Mal hätte sie ja wissen müssen, okay, und ich glaube nicht, dass es das erste Mal gewesen ist, dass er sich aber das ist genau das Ding, deswegen finde ich das schwierig, das zu sagen. Solche Dynamiken bei häuslicher Gewalt sind super schwierig, darüber als Außenstehender zu sagen, natürlich, denk mal als Außenstehender, ja, geh doch einfach, verlass ihn doch einfach, geh doch einfach aus dem Haus raus. Das würde ich gar nicht sagen. Oder geh halt einfach raus und provoziere ihn nicht nochmal. Nur das ist halt leider nicht so einfach. Ne? Es ist richtig, aber also wir reden nicht von einer Situation, wo sich der Stärkere über das genau. andere macht. Also genau, er ist eigentlich der Loser, der den ganzen Tag nur am PC genau. sitzt und sie kommt halt immer wieder zu ihm. Sie provoziert ihn halt bis aufs Blut. Das ändert nichts an der Tatsache, dass man Frauen oder generell, dass man nicht schlägt. Also die Kinder nicht, andere Kerle nicht, was auch immer. Generell, das macht keine Gewalt anwenden. Ja, vor allem nicht wegen solchem Bullshit. Also generell nicht, dann aber macht den das Scheiß macht es PC halt noch aus. Lächerlicher. Und er sagt im Video dann auch immer, sorry guys, I'm right back. Da sind 5 Leute. Ja, also ist auch richtig krass. Man merkt in dem Moment, also dieser Typ, also er sieht halt auch einfach aus wie 16 oder sowas. Und ich dachte im ersten Moment, als ich das Video sozusagen erst wahrgenommen, das ist gar nicht seine Frau, sondern seine Mutter. Ach so. Weil es so kindlich wirkt. Mhm. Und dass die beiden schon 3 Kinder haben, finde ich, spannend. Also ganz, ganz schlimm, Typ ist von Twitch gebannt worden, wurde wohl auch von der Polizei basierend auf den Hinweisen von den Zuschauern. Also es die Leute, die wenigen, die zugeguckt haben, haben dann die Polizei gesucht. Involviert und der wurde dann dafür verhaftet und vielleicht ist auch eine Theorie, dass sie das bewusst gemacht hat, weil sie eben so aus dieser Situation entkommen kann, weil das fand ich einen ganz spannenden Kommentar, den ich auch gelesen habe. Genau, wenn er hat ja gestreamt, er wusste ja, dass die Welt das gerade sieht, also die Welt in Anführungszeichen, aber dass ihm das persönlich, weil er das ja gerade öffentlich macht, nichts Gutes bedeuten kann, meinte jemand, ja okay, wenn er das voll auf einer Kamera macht, dann will ich nicht wissen, was er macht, wenn die Kamera nicht läuft. Mhm. Und vielleicht war das wirklich ihre Möglichkeit, ihr Hilfeschrei, zu wissen, er streamt da gerade und wenn ich ihn dazu bringe, dass er es voll auf einer Kamera macht, dann kommt er nicht mal die Polizei, weil alleine schafft sie es eben nicht, die Polizei zu rufen. Also keine Ahnung. Ist eine Option. Also es würde aber zumindest erklären, warum, für mich ist es völlig unverständlich, das kann ich auch nochmal wiederholen. Also es soll nicht sie als Opfer in ihrer Rolle herabwürdigen. Es ist für mich nur völlig unverständlich, wie man, wenn man weiß, man, der Typ schlägt mich im Zweifelsfall, dann nochmal hingeht, ihn auch nochmal tritt, nochmal bewirft. Also ne, das ist halt wie mit einem Stock gegen eine Schlange zu pieken und dann, wenn sie dich beißt, zu weinen, dann aber wieder mit dem Stock zu pieken. Ja, also wenn sie ist schwanger, sie hat 3 Kinder mit ihm. Es ist ja auch, also man weiß ja immer nicht, in was für einem emotionalen Zustand sie in dem Moment auch ist. Klar, ja, das will ich gar nicht anders sagen. Und in was für eine Abhängigkeit sie auch ist, weil er sagt ja selber, ich verdiene das Geld, du hast mir nicht zu sagen, was ich zu tun habe. Es ist auf jeden Fall super arschig. In so einer Dynamik sozusagen überhaupt irgendwie rational zu reagieren, ist, glaube ich, schwierig. Ich kann natürlich, also der Hintergedanke, ne, also allein schon, dass wenn da 2 Kinder sind, du weißt ja aus erster Hand, was das bedeutet für nur einen Menschen, aber auch für 2 Menschen, was das für eine Belastung eben doch einfach ist. Ja. Kinder sind eine Belastung, muss man ganz klar sagen. Kinder tun mir am meisten leid, weil die ja auch das noch die leiden unter dieser Dynamik am meisten. Und der Vater, der halt auch direkt sein eigenes Kind beleidigt als vor laufender Kant. Kamera. Also du sagtest schon, dass vielleicht in Australien das Wort Kant einen anderen ist anders, anders auf jeden Fall als in den USA. In den USA ist Kant ja wirklich ein scharfes Kind. Die Australier sind ja generell, was Beleidigungen angeht, ein bisschen lockerer drauf, aber als die Amis. Aber Kant ist trotzdem immer noch ein krasses Schimpfwort. Also geht, so wie geht gar nicht ist, klar. Also wie kannst du mal übersetzen, ist Fotze. Ja, ne? Ist ein also, 2-jähriges Mädchen, das deine Papa eigene 2-jährige Tochter als Fotze zu beschimpfen, ist schon echt krass. Ja. Bitter. Also der Typ kann jetzt, also er hat einen Strike bekommen, wir wissen nicht, was ihm blüht. Also die Polizei ist wohl eingeschaltet, aber wollten da trotzdem mal drüber reden. Auch diesen Abschaum gibt es bei Twitch und damit sind wir bei unserer recht Twitch- oder Streaming-lastigen Folge zu Ende. Ich hätte noch eine Sache, die ich kurz einfach als Update reinwerfen möchte, so am Ende. Und na, zwar Das passiert uns die letzten Wochen übrigens jedes Mal. Ich will abmoderieren, du hast noch ein Thema. Ich habe noch ein Thema. Und zwar, ich würde es einfach noch kurz reinbringen, weil ich darüber gerade schmunzeln muss. Und zwar für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen, ein kurzes Update zu den USA und der Politik dort und Donald Trump. Und zwar ist der Anwalt von Donald Trump jetzt verurteilt worden zu mehreren Jahren Haft. Das Spannende daran ist, dass er Und nicht nur er, sondern sogar auch das Justizministerium und im Falle dieses Gerichtsprozesses Donald Trump erwähnt wurde. Erst als Individual One, also als ein nicht Namen, nicht genannter Arbeitgeber von diesem Anwalt, der ihn zu diesen Sachen hingeleitet hat. Aber der Anwalt hat es jetzt öffentlich auch nochmal gesagt und hat gesagt, Donald Trump hat mich persönlich darum gebeten, Straftaten zu begehen. Das ist auch eine Straftat. Und damit ist Donald Trump der zweite Präsident, der jemals die Amerikaner sagen unindicted, also nicht vorgeladen, das wäre, glaube ich, die Übersetzung. Also ist der zum ersten, zum zweiten Mal ein Präsident, der nicht vorgeladen Teil einer Strafverfolgung ist. Der andere war Nixon. Mhm. Und der hat seine Karriere beenden müssen. Mit Watergate. Und es heißt in Expertenkreisen immer, dass der Fall, den wir jetzt gerade sehen, dass der viel größer ist, als Watergate je war. Und das Spannende ist jetzt, inzwischen ist halt der Anwalt von Donald Trump, der Campaign Manager von Donald Trump, der National Policy Advisor von Donald Trump, alle im Gefängnis. Also wirklich so sein gesamtes der Team. Hamster von Trump. Der Hamster von Donald Trump. Sein gesamtes Team, was ihm beim Wahlkampf irgendwie geholfen hat, scheint irgendwie im Gefängnis zu sein. Das ist richtig faszinierend. Die Experten haben jetzt noch mal, die Experten, also viele Experten, was ich so gelesen habe, haben jetzt noch mal gesagt, dass jetzt zum ersten Mal es wirklich realistisch aussieht, dass Donald Trump seine Amtszeit nicht beenden wird, gerade jetzt, wo die Demokraten ja demnächst auch die Kontrolle über das House of Representatives zurückgewinnen, dann solche Dinge machen können, wie selber Investigationen starten, seine Steuerunterlagen zum Beispiel anfordern können, potenziell. Was dem Land Dinge nicht großartig helfen würde, muss man dazu sagen. Ich glaube, keinem Land hilft es, wenn man den Präsidenten absetzt. Nein, vor allem, außer er ist jetzt ein Despot oder irgendwie so. Es ist halt eine spannende Frage, weil wenn wirklich das alles so am Ende als Fall offengelegt wird, würde es wirklich bedeuten, dass die Amtszeit ungültig auch wäre. Ja, das weiß ich gar nicht. Aber was es bedeuten würde, ist, dass bewiesenermaßen die amerikanische Demokratie sozusagen an einem seidenen Faden gerade gerettet wurde und dass wirklich fremde Nationen, namentlich Russland, es geschafft haben, Amerika als Land zu beeinflussen. Und das ist meiner Meinung nach, das ist ja quasi wie Krieg. So, du beeinflusst ein anderes Land komplett dazu, sich demokratisch anders zu verhalten. Aber gleichzeitig Krieg ist das nicht. Ja, es ist so wie, weiß ich nicht, so wie halt, also ich finde schon, dass das ist ein fundamentaler Eingriff in ein anderes Land. Wie Kalter Krieg, ja. Aber ich finde schon, ich glaube, das habe ich mal irgendwann gelesen, das hieß, oder du hast es sogar, glaube ich, mal gesagt, dass wenn jetzt herauskäme, dass all diese Dinge, die dazu geführt haben, dass er überhaupt sein Amt antreten konnte, nichtig wären oder also eigentlich unlauter wären, würde das ja bedeuten, dass er an dieses Amt zu Unrecht gekommen ist und dass man jetzt eigentlich sagen müsste, ja, Moment mal, alles wieder rückgängig machen. Ja, aber das kannst du ja auch nicht, weil die Leute, das ist ja ein ganzer Apparat. Du kannst auch neue Panzer gekauft hast, was willst du machen, die wieder verkaufen. Also Donald Trump hat das Orangen müssen gepflückt werden gesetzt. Also auch solche Sachen, wie er hat, Zölle eingeführt, so, die kannst du vielleicht wieder rückgängig machen, aber die ökonomische Veränderung, die sich deswegen angebahnt hat, kannst du ja nicht deswegen sofort rückgängig machen. Also das so in dem Sinne ist das nicht. Ich find's Was würdest du denn persönlich schätzen? Was glaubst du denn, wo es hingeht? Also hast du das Gefühl, das ist im Bereich des Möglichen? Ich halte es tatsächlich für möglich, das Ding ist. Und man muss dazu sagen, du hast den Webvideopreis, wie er verliehen wird, schon vorausgesagt. Ich habe es vorausgesagt, also ich kann es vorausgesagt. Also ich halte das tatsächlich im Bereich des Möglichen, wenn die Demokraten mutig sind und da noch mehr offenlegen. Und ich bin halt sehr gespannt, was diese Mueller-Investigation irgendwann hervorbringen wird. Man merkt halt wirklich, dass es sich zuspitzt. Und solche Investigations können Jahre dauern. Es kann auch wirklich sein, dass das erst in ein paar Jahren rauskommt, weil wenn er schon gar nicht mehr im Amt ist. Wenn er schon gar nicht mehr im Amt ist, weil es eben das ist halt ein Prozess und es ist ein rechtsstaatlicher Prozess. Und das Tolle daran ist, finde ich, wenn das stimmt, dass quasi Russland wirklich maßgeblich dafür gesorgt hat, dass Donald Trump Präsident geworden ist und Donald Trump dafür mehrere Gesetze gebrochen hat. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass das so ist. Dann bedeutet das, dass die Demokratie in gewisser Weise versagt hat. Aber gleichzeitig bedeutet es, wenn sie ihn darüber überführen und dieser Special Counsel das schafft und die Demokraten jetzt das Haus wieder zurückgeholt haben und es damit schaffen, dass das System trotzdem es geschafft hat. Also das System funktioniert. Es hat lange gedauert und es hat sich nicht sofort geschafft, aber das demokratische System hätte dann im Moment den vermutlich so schlimmsten Angriff auf eine Demokratie, abseits davon, dass halt jemand wirklich Diktator einfach wird und Rechte ändert. Aber ich glaube, der ist sogar tatsächlich, also weil es offensichtlicher ist, wenn irgendwie ein Militärputsch passiert und ein Diktator an die Macht kommt, als das, was wir hier erleben. Finde ich, ist das eines der schlimmsten Sachen, die passieren kann. Und wenn das System es dann tatsächlich schafft, das offen zu legen und trotz den ganzen Hürden, die jemandem wie einem Robert Mueller als Investigator in den Weg geschmissen wurden, es dann trotzdem schafft, das offen zu legen und zu beweisen, dann ist es wieder was Besonderes für die Demokratie und es zeigt, dass das System in der Seite funktioniert hat, obwohl es zeigt, wie viele Fehler es dann doch hat. Ich habe da, glaube ich, so ein Zitat von Winston Churchill ist das, glaube ich. Demokratie ist scheiße, aber es ist irgendwie das beste System, was wir haben. Also es ist sehr zusammengefasst hier gerade, aber irgendwie sowas in die Richtung. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das finde ich, ist immer so eine Aussage, die die Late-Night-Shows-Hosts in den Amerika immer treffen. Das ist irgendwie so wie Stupid Watergate. Und es ist wirklich faszinierend, wie dumm sich teilweise alle Beteiligten, die bisher überführt wurden, angestellt haben. Und die Sorge, die eigentlich dann immer alle haben, ist, was wäre denn gewesen, wenn die ein bisschen klüger gewesen wären, wenn die nicht alle sich so richtig strunzdumm angestellt haben. Und die Leute sind ja jetzt schon, es ist ja jetzt keine Behauptung mehr, ein Michael Cohen, der ist jetzt verurteilt worden. Da hat eine Jury entschieden, dass er das Gesetz gebrochen hat, indem er für Donald Trump Straftaten begangen hat. Sehr schön. Dann, wie gesagt, ihr habt es hier zuerst gehört. Ich persönlich, es wäre natürlich der größte Schlag. Also ich glaube, viele wünschen sich das. Ich auch, muss ich ganz offen sagen. Die größte Laberfresse der Welt gerade, der größte Lügner der Welt und wirklich auch die Person, dem man es am meisten wünschen würde, dass er ausrutscht auf seiner eigenen Schmalzspur, ist halt eben Donald Trump. Was ich auch so spannend finde im Vergleich. Also Kevin Hart tritt nach 3 Tagen von den Oscars wieder zurück, weil er irgendwie ein Thema, nämlich Homosexualität, richtig scheiße behandelt hat in der Vergangenheit. Donald Trump hat Skandale von dieser Größenordnung mehrmals am Tag. Teilweise um 3 Uhr nachts auf Twitter. Ja, und aber da passiert gar nichts. Das ist faszinierend. Das ist halt auch tatsächlich Zeitgeist. Also wir leben gerade in einem 2018, muss man ganz offen sagen, wo Twitter, 3 Leute können auf Twitter einen auf dicken Maxe machen, plötzlich ist jemand anderes seinen Job los. Ne? Und, nur bei Trump funktioniert es nicht. Und bei Trump wiederum ist es halt so, diese ganze Mühle an Apparaturen, die da also malt im Hintergrund immer, dieses Fake News Geblaffe. Und das siehst du ja hier auch in Deutschland sehr schön. Ich finde zwar, hier ist das wirkt manchmal deutlich größer, als diese rechte Blase tatsächlich zu sein scheint. Das siehst du auch, wenn du dir zum Beispiel die bei den Landtagswahlen zum Beispiel häufig anguckst, offenbar kommt die AfD auch gar nicht höher als so eine 15%-Hürde oder so. Also da ist scheinbar auch gerade Schluss. Das ist halt die Hoffnung, dass der Schluss ist, ne? Genau, aber ich glaube auch, also hier hast du das ja auch, du siehst ja, dass du dieselbe Art und Weise, wie kommuniziert wird, also dieselbe aber guck mal, die doch auch oder hey, und nicht das nur ist ja hier, alles weltweit. Fake News. Und du hast hier bei YouTube ganz viele rechte Influencer mittlerweile, die sich hinstellen und sagen, ja, man braucht sich ja nur mal dieses und jenes angucken, wo einfach Dinge in den Äther geblasen werden, die unbelegbar sind, die teilbar faktische Lügen sind. Und das funktioniert da drüben bei so vielen Leuten, dass der halt eine Followerschaft hat, die immer noch, du hast es bei den Midterms gesehen, der hat nicht signifikant Einbußen hinnehmen müssen. Deswegen, ich glaube, das wird sich auf normalem Wege nicht lösen lassen. Der ist nicht wegzukriegen aus diesem Amt, weil der viel zu viele geblendete Leute hinterlassen hat. Und das ist nämlich das große Problem. Also das ist so, was passiert denn tatsächlich, wenn sie ihm dass, wenn sie ihn des Amtes entheben, was passiert dann mit diesen, das meine ich ja mit, immerhin 40% oder das sowas? Das ist nicht gut für das Land, ja. Die ihn immer noch geil finden und die, also die ja auch die ganze Zeit schon größtenteils auch von Fox News und so weiter und von ihm selber auch hören, dass das eine Verschwörungstheorie ist. Na gut, ich glaube, da sind noch ganz viele dabei. Ich würde da auch noch mal ein paar Prozent abrechnen, weil ich denke, die Hälfte davon ist auch da noch mal die, die einfach die andere Partei nicht wählen wollen, die aber keinen Bock auf die Demokraten haben, aber auch keinen besseren, die haben keine, die haben ja dann es nur immer. Es ist einfach ein skurriles System mit nur zwei Parteien. Also zwei, also es gibt ja mehr, aber die zwei sind quasi. Die zwei großen, ja. Und wenn, wie in dem Fall von Hillary Clinton, der andere Kandidat einfach so kacke ist, dass man sagt, ja, dann nehme ich halt trotzdem einfach Donald Trump. Na, was ist das denn? Dann stehst du da, ne? Und ich glaube, das Schmieren-Theater endet erst, wenn ein ähnlich starker Konkurrent, also wie Bernie Sanders zum Beispiel einer war, wie auf der Bühne. Wenn es quasi linkspopulistisch antwortet, weil er rechtspopulistisch ist. Zum Beispiel, ja. Ja, da gibt's auch, also das Lustige ist, dass das, was ja Linkspopulismus in den USA ist, also so eine Forderung wie von Bernie Sanders, wie ein Gesundheitssystem einzuführen. Ja, bei uns sozusagen, so bei uns, also bei uns würde, glaube ich, selbst die AfD nicht sagen, lass mal die Krankenversicherung abschaffen. Also. Was soll das denn? Ja. Gut, ich glaube, damit sind wir jetzt hier durch. Wenn ihr zu all diesen Dingen was sagen wollt, könnt ihr das wie immer im Reddit-Forum oder aber ihr wartet einfach eine Woche und haut uns das nächste Woche alle in den Chat. Wir müssen uns noch überlegen, was wir genau machen. Vielleicht laden wir auch mal Leute in einem Discord oder so ein. Das ist jetzt hier gerade einfach unabgesprochen, laut ausgesprochen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, lasst euch überraschen. Wir denken uns was Gutes aus. Vielleicht ist ja Simon Desio jetzt endlich mal zu Gast oder Case Freak oder Montana Black. Wir wissen es nicht. Mal gucken, der darf ja nicht mehr streamen. Darf er in anderen Streams vorkommen? Ich glaube nicht. Darf er nicht. Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht. Ich die ganze Zeit irgendwie Schlitzauge. Jetzt habe ich es auch gesagt. Entschuldigung. Ja. Siehst du? Tschüss.